Herr, versammelt nun die frohen Herden um sich her. So fetten weit auf grünen Höhen treibet er sie langsam fort. So fetten weit auf grünen Höhen blicken steht er dann auf seinem Stabe hingelehnt, auf seinem Stabe hingelehnt. Zu sehen den ersten Sonnenstrahl, welchem er entgegen hat, welchem er Welchem er entgegen hat.